Ausländische Medien berichteten vom 8. bis zum 14. Juli über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un. Die Zeitung Izvestia und der Fernsehsender NTV in Russland, der venezolanische Fernsehsender Telesur und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und des Nationalen Soziologischen-Komitees der Demokratischen Republik Kongo brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un zum 23. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung den Sonnenpalast Kumsusan besucht hatte. Der iranische Fernsehsender Press, die brasilianische Zeitung U Globe und die Websites der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass in Anwesenheit von Kim Jong-un der musikalisch-choreografische Auftritt zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 feierlich stattgefunden hatte. Die Nachrichtenagenturen Lia Novosti und Interfax, die Zeitungen Izvestia und Russiskaya Gazeta, die Fernsehsender Russia 24 und NTV und die Internet-Homepage Irkutsk-Blogspot.ru in Russland, der Radiosender für In- und Ausland und der Sender in 7 Nationalsprachen in Guinea und die Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit Hauptsitz in Nigeria berichteten darüber, dass es in Anwesenheit von Kim Jong-un ein feierliches Bankett zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 gegeben hatte. Die Nachrichten darüber, dass sich Kim Jong-un zusammen mit den Personen, die zum gelungenen Raketentestschuss beitrugen, zum Andenken fotografieren ließ und dass in seiner Anwesenheit die Zeremonie für die Verleihung der Partei- und Staatsauszeichnungen für Raketenentwickler stattfand, wurden durch die Nachrichtenagentur Lia Novosti, die Zeitungen Russiskaya Gazeta, Moskowski Komsomolets und Zavtra, die Fernsehsender Zvezda, die Radiosender Echo Moskowi und Sputnik, die Internetnachrichtenagenturen Rosbald und Gazeta, die Internetzeitschrift Remtschitschi und die Internet-Homepage Patrioti Moskwa in Russland und die mongolische Nachrichtenagentur Monzame veröffentlicht. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die japanische Kyodo, die Website des nigerianischen Nationalen Kim-Il-sung-ismus-Kim-Jong-ilismus-Studienkomitees und die Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands vor Ort Anleitungen brachten diese Nachrichten in vollem Wortlaut oder in Auszügen. In den Medien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.